Als wir festgestellt hatten, dass Winnetou tatsächlich die ganze Nacht durchgeritten war, nahmen wir denselben Weg zurück. Wir hatten unsere Tiere nicht geschont, aber mein Rotschimmel war noch ganz frisch und die neue Mary tat so, als wäre sie eben erst aus dem Stall gekommen. Trotzdem legten wir an einem schmalen Wasserlauf eine Ruhepause ein. Da machte uns die Mary durch ein kurzes warnendes Schnauben auf irgendeine Gefahr aufmerksam. Indianer. 6 Indianer, die Gesichter mit den Kriegsfarben bemalt, also Kundschafter auf dem Kriegspfad. Das sind Kiowas. Sie sind unsere Rettungsherr. Den Anführer dort kenne ich, das Bao, der Fuchs. Wir können uns ihnen zeigen. Hierher, Bao! Kiowas, hierher! Hier ist Sam Hawkins! Unser weißer Bruder Sam hier? Wer dieses junge Bleichgesicht? Das ist mein Freund und Bruder. Er bekämpft den Grizzly mit dem Messer. Seine Kugel verfehlt niemals ihr Ziel. Und mit einem einzigen Hieb seiner Faust schmettert er jeden Feind zu Boden. Darum gaben ihm die weißen Männer des Westens den Namen Old Shatterhand. Old Shatterhand? Old Shatterhand, willkommen in unseren Zelten. Das könnte dieser Räuberbande so passen, wenn ich mich nicht irre. Ihr müsst antworten. Mhm. Die roten Männer sind die Söhne des großen Geistes, dessen Kinder auch die Bleichgesichter sind. Wir wollen einander beistehen gegen alle Feinde, die euch und uns nicht achten. Oh, wir Friedenspfeife rauchen. Lässt sich nicht umgehen, Sir. Hoffentlich fall ihr mir nicht um dabei. Der Kiowa stopfte ein Kalumet mit einer Mischung aus zerstoßenen Rüben, Hanfblättern, geschnittenen Eicheln und Sauerampfer, nach dem Gestank zu urteilen. Als die Reihe an mich kam, glaubte ich auch noch Reste eines alten Filzschuhes in diesem Tabak festzustellen. Es war starker Tobak. Meine roten Brüder sagen, dass das Kriegsbeil zwischen ihnen und den Mescalero-Apachen ausgegraben ist. Der tapfere Kiowa-Bao möge sagen, weshalb. Hunde von Apachen haben 4 unserer Krieger getötet. Wo? Am Rio Pecos. Das stehen doch nicht eure Zelte. Aber die der Mescaleros. Eine Schar unserer Krieger sollte nachts überfallen, Pferde der Apachen. Diese stinkenden Hunde wachsam. Sie sich wehren. 4 tapfere Kiowas tot. Darum Kriegsbeil ausgegraben. Warum brauchen die Kiowas die Pferde der Apachen? Haben sie selber keine? Wir viele Pferde. Aber weiße Männer kaufen unsere Pferde. Dann wir nicht genug. Weiße sagen, wir sollen holen Apachenpferde. Viel Waren und Feuerwasser dafür geben. Da habt ihr es wieder, Sir. Weiße Pferdehändler treiben die roten Männer gegenseitig ins Verderben. Wie viele Krieger hat Tangua, euer tapfer Häuptling, um sich gesammelt? 200. Und wir kommen über Apachen wie Adler über Krähen. Sie uns noch nicht bemerkt. Mein roter Bruder irrt. In Chuchuna, der Häuptling aller Apachen, ist ein sehr kluger Krieger. Als er sah, dass seine Leute 4 Kiowas getötet hatten, wusste er, dass die Kiowas dem Tod dieser Krieger rächen würden. Er selbst und sein Sohn Winnetou beschlichen euer Lager, um eure Pläne zu erkunden. Uff! Uff! Bao muss Häuptling Tangua melden. Er brauchen mehr Krieger als 200. Moment noch! Hört meinen Plan. Die Apachen wollen sich an euch rächen. Dazu brauchen sie viele Krieger. Und sie wollen sich an uns rächen. Wozu sehr viel weniger Leute nötig sind. Etwa 50, wenn ich mich nicht irre. Die beiden Häuptlinge werden bestimmt bei dieser kleineren Gruppe sein. Wollt ihr sie beide lebendig fangen? Das nicht gehen. Das doch gehen. Und ganz leicht. Sam, jetzt. Nur Ruhe, Sir. Wir sprechen uns später. Mein Bruder Bao, höre! Der große Häuptling Tangua und seine Kiowas mögen sich in unser Lager begeben und ihre Feinde dort erwarten. Plan von Weißen Bruder Sam gut. Wie Häuptling Tangua sagen. Schnell reiten! Ich war gar nicht einverstanden mit Sams Plan. Und ich sagte ihm das auch. Ich werde Winnetou warnen. Um des Himmels willen nicht, Sir. Vertraut mir. Auch ich will sein Bestes. Und darum muss er und sein Vater wirklich gefangen werden und ihren Tod vor Augen sehen. Das schaffen wir nie ohne die Hilfe der Kiowas, wenn ich mich nicht irre. Wenn wir die beiden Häuptlinge dann heimlich befreien, müssen sie uns dankbar sein und ihre Rache aufgeben. Höchstens werden sie Rettler von uns fordern. Und den würde ich ihnen nicht verweigern. Versteht ihr mich nun?